Die Missgeburt aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Missgeburt. »Frau Organ«, rief die Frau Gevatterin, »ach, wüssten Sie, wo ich gewesen bin? Ich will es Ihnen wohl entdecken, allein Sie müssen nicht erschrecken. Ich komme gleich von einer Wöchnerin, Lucinda, dass ich's kurz erzähle. Lucinda, die so stolze Seele, die uns durch ihren Staat so oft beschämt gemacht, erschrecken Sie nur nicht, hat in der vergangenen Nacht ein Kind, verzeih mir's Gott, mit langen Hasenohren, ein recht abscheulich Kind geboren. Die stolze Frau, ich rechte nicht. Allein ich weiß, dass nichts umsonst geschieht. Lucinda wünscht, dass es verschwiegen bliebe. Ich wünsche es selbst aus Menschenliebe. Allein die Stadt erfährt's, gedenken Sie an mich. Indes behalten Sie die Heimlichkeit für sich.« Frau Organ eilt von ihr, erschrocken, zu Dorinden. Sie fragt nach ihrem Wohlbefinden und schmäht mit ihr die Weiber, die gern schmähen. Wie? Sollte sie Dorinden nichts erzählen? Nein, denn sie fängt schon an, sich bestens zu empfehlen, warum muß der Besuch so bald zu Ende gehen. Vielleicht, weil beide sich von nichts zu reden schämen. Deswegen? Nein, das glaube ich nicht. Wie sollten dies sich Weiber übel nehmen? Da mancher große Mann, gelehrt von Angesicht, oft tagelang von nichts mit großen Männern spricht. So, ist Frau Organ schon gegangen? Noch nicht. Nun aber geht sie fort. Doch seht, sie kehrt sich um. Frau Schwester, noch ein Wort. Ein Wort. Es soll mich sehr verlangen, ob Sie... Lucinda, wie? Sie hätten nichts gehört? Nichts. Gott vergib mir meine Sünde. Nichts von der Missgeburt der kostbaren Lucinde, mit welcher sie die Welt beschwert? Hier sieht man recht die göttlichen Gerichte. Ein Kind mit herichtem Gesichte, das einem Hasen gleicht und einem Pferdefuß. Bedenken Sie, wie das erschrecklich lassen muß. Allein Lucinde will's verhehlen, drum sagen Sie nur weiter nichts davon, das arme Kind, es ist ein Sohn. Dorinde sagst ihr zu. Und doch soll mir's nicht fehlen, sie wird die Neuigkeit sobald sie kann erzählen, weil jene sie zu schweigen bat. Sie tut es so getreu, als es Frau Organ tat. Erst hat das Kind nur Hasenohren, Frau Organ schenkt ihm drauf noch einen Pferdefuß. Allein Dorinden ist noch viel zu schön geboren, und weil sie was verbessern muß, tut sie dem Kinde den Gefallen und macht ihm noch an beide Hände Krallen. Ehe noch der Nachmittag verstrich, ließ das Geheimnis sich auf allen Gassen hören. Die alten Mütter kreuzten sich und suchten schon recht mütterlich durch dieses Zorngericht die Töchter zu bekehren. Da war kein Mensch, der nicht mit einem »Ach« von diesem Wechselball gesprach. Die Knaben stritten selbst mit blutigem Gesichte schon für die Wahrheit der Geschichte. Sobald als dies der Magistrat erfuhr, schickt er den Physikus nach dieser Kreatur. Er kam neugierig zu Lucinden, allein anstatt den Wechselball zu finden, fand er ein wohlgestaltes Kind, an dem die Ohren größer waren, als sie bei anderen Kindern sind. Das war die Missgeburt, der man so mitgefahren. Der Dorfer und der Städteplage, verwünscht seist du, gemeine Sage, die schnell mit dem, was sie zu wissen kriegt, geheimnisvoll in alle Häuser fliegt, und wenn sie's dreimal sagt, vom Neuen dreimal lügt. Ein giftig Weib, was kann die nicht erzählen? Zumal, wenn es der armen Freundin gilt. Ein giftig Weib? Doch nein, ich mag nicht schmälen. Mich schreckt die Redekunst, mit der sie andere schilt. Ende von Die Missgeburt.